Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn, denn das ist in der Ordnung. Ehre deinen Vater und Mutter, es ist dies das erste Gebot mit Verheißung, dass es dir wohl gehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung des Herrn. Ihr Knechte, gehorchet euren Herrn nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, als wie dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christus, den Willen Gottes von Herzen erfüllend, mit gutem Willen dienend als dem Herrn und nicht Menschen. Im Bewusstsein, dass, was ein jeder Gutes tut, das wird er wieder bekommen vom Herrn, er sei Knecht oder Freier. Und ihr Herren, haltet euch ebenso gegen sie, und lasset ab von Drohen, im Bewusstsein, dass ihr wie sie einen Herrn habt in den Himmeln, und dass bei ihm kein Ansehen der Person gilt. Im Übrigen werdet mächtig im Herrn und in der Gewalt seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnet wider die Schliche des Teufels, denn ihr habt nicht zu kämpfen gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit in der Himmelswelt. Darum nehmt die Rüstung Gottes, dass ihr widerstehen könnet am bösen Tag und alles bewältigend aufrecht bleiben. So steht also, eure Lende gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Harnisch der Gerechtigkeit, die Füße geschuht mit der Bereitschaft zum Evangelium des Friedens, bei allem aber aufnehmend den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen könnt. Und nehmet an euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, mit allem Bitten und Flehen betend alle Zeit im Geiste, und wachend dazu in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heilige. Auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde mit Auftun meines Mundes, frei zu verkünden das Geheimnis des Evangeliums, für das ich werbe in Fesseln, dass ich offen damit hervortreten möge, wie es meine Pflicht ist zu reden. Damit aber auch ihr wisset, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn alles berichten, den habe ich zu euch geschickt zu diesem Zweck, damit ihr erfahrt, wie es bei uns steht, und er eure Herzen tröste. Friede den Brüdern und Liebe samt Glauben, von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, unwandelbar.